Wenn alles nicht mehr klappt und du einfach nicht mehr gehst, wenn du es einfach nicht mehr schaffst und du einfach nicht mehr gehst, dann tu mir einen Gefallen und sprich ein Gebet und irgendwann merkst auch du, dass alles geht. Wenn alles nicht mehr klappt und es einfach nicht mehr geht, wenn du es einfach nicht mehr schaffst und du einfach nicht mehr gehst, dann tu mir einen Gefallen und sprich ein Gebet und irgendwann merkst auch du, dass alles geht. Ich bin wieder mal am Schreiben, drück den Stift aufs Papier, denk gerade nach und schreib ne Story von mir. Jeden Morgen wachst du auf und denkst, oh mein Gott, du bist voll genervt und der Alltag fickt deinen Kopf. Keine Zeit zum Stehen bleiben, du musst immer weitergehen, denn du bist nichts, ist der Blick, mit dem dich Neider sehen. Ich weiß, es ist schwer, allein auf dieser Welt zu sein. Ich hab das Gleiche durchgemacht und konnte mich befreien. Gib niemals auf und gehe deinen Weg, du musst es ihnen beweisen, Mann, egal wie es geht. Scheiß drauf, was sie sagen, zeig ihnen Kraft, sag's allen Hatern, ja, ich weiß, dass du's schaffst. Und wenn es wieder mal was gibt, das dich unterzieht, Mann, dann magst die Flügel wachsen und flieg. Denkst, jetzt ist alles aus, weiter kann's nicht gehen. Doch sprich ein Gebet, mein Freund, und du wirst sehen. Wenn alles nicht mehr klappt und du einfach nicht mehr gehst, wenn du's einfach nicht mehr schaffst und du einfach nicht mehr gehst, dann tu mir einen Gefallen und sprich ein Gebet und irgendwann merkst auch du, dass alles geht. Wenn alles nicht mehr klappt und es einfach nicht mehr geht, wenn du's einfach nicht mehr schaffst und du einfach nicht mehr gehst, dann tu mir einen Gefallen und sprich ein Gebet und irgendwann merkst auch du, dass alles geht. Manchmal geht es bergauf und manchmal bergab. Manchmal denkst du dir, dass es einfach keinen Wert hat. Sie zieht dich wieder runter. Ich mein die Schwerkraft. Ich bin mir sicher, du bist auch einer, der's schwer hat. Doch scheiß auf alle und konzentrier dich auf dein Ziel. Du musst selber zum Glück gehen. Nein, es kommt nicht zu dir. Es ist schwer, an was zu glauben, dass man nicht sieht. Doch wenn du's versuchst, merkst du, dass es ihn gibt. Er killt deinen Schmerz und verhilft dir zum Sieg. Dreh den Sound laut auf und fühle den Beat. Die Leute wollen dir Schlechtes und das haben sie geschafft. Wenn du aufhörst zum Hoffen und dann fehlt dir die Kraft. Nein, dreh dich nicht um. Schau in die Zukunft, lass diesen Scheiß, Mann, scheiß auf den Unfug. Hör auf meinen Rat, fang an und leb. Und hast du noch Zweifel, dann sprich ein Gebet. Wenn alles nicht mehr klappt und es einfach nicht mehr geht, wenn du es einfach nicht mehr schaffst und du einfach nicht mehr gehst, dann tu mir einen Gefallen und sprich ein Gebet. Und irgendwann merkst auch du, dass alles geht. Wenn alles nicht mehr klappt und es einfach nicht mehr geht, wenn du es einfach nicht mehr schaffst und du einfach nicht mehr gehst, dann tu mir einen Gefallen und sprich ein Gebet und irgendwann merkst auch du, dass alles geht.